1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, das hätte ich besser nie erfahren. Also zum Beispiel, das hätte ich besser nie erfahren, dass mein Mann schon sehr lange ein Doppelleben führt. Das hätte ich besser nie erfahren, dass mein Partner früher einmal ein schweres Verbrechen begangen hat. Das hätte ich besser nie erfahren, dass meine Mutter mich abtreiben wollte. Gibt es in eurem Leben ein Ereignis, von dem ihr erfahren habt, das euch eigentlich aber nicht gut tut? Und ihr sagt so für euch, das hätte ich besser nie erfahren, dann würde es mir besser gehen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt darüber, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Nummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Das hätte ich besser nie erfahren. Die erste Anruferin heute Nacht ist Sandra. Sandra ist 21 Jahre alt. Hallo Sandra. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Was ist es, das du am liebsten nicht erfahren hättest? Also bei mir geht es darum, es hat damit angefangen, dass meine Mama überlegt hat, ihren Vater zu suchen. Also wir kommen aus Polen. Mhm. Und ich war dann vor ein paar Tagen bei meiner Oma. Und meine Oma hat mir gebeichtet, dass das gar nicht der Vater, also dass das nicht der leibliche Vater von meiner Mama ist. Wer? Meine Oma sucht. Meine Oma war verheiratet. Ja. Und da hat meine Mutter geglaubt, weil meine Oma das natürlich auch gesagt hat, dass das ihr Vater ist. Mhm. Aber das war nicht so. Meine Oma wurde in Polen vergewaltigt. Und hat es aber nie gesagt, also hat es meiner Mutter nie gesagt und meiner Mutter im Glauben gelassen, dass der Mann, mit dem meine Oma verheiratet war, ihr Vater ist. Verstehe. Lebt der Opa in Anführungszeichen noch? Ja, der lebt in Polen. Der lebt mit der Oma zusammen? Nein, meine Oma lebt in Deutschland. Ach so, die leben getrennt mittlerweile. Genau, wo meine Mama 17 war, sind sie nach Deutschland gekommen. Kennst du deinen Opa auch noch? Ja. Also den Mann den Mann der Oma, ist ein bisschen kompliziert jetzt. Ja, nee, den kenne ich nicht. Den kennst du nicht? Mhm. Nein, den kenne ich nicht. Und meine Oma hat mir das gebeichtet und mich quasi darum gebeten, dass ich meiner Mutter nichts davon sage und ihr den Urlaub abschlage und sage, dass es keine gute Idee ist, ihren Vater zu suchen, weil meine Oma natürlich Angst hat, weil er dann natürlich sagen wird, dass er gar nicht der Vater von meiner Mutter ist. Ich verstehe. Und diese Reise hat deine Mutter jetzt vor oder wie? Genau, sie hatte das eigentlich schon seit die letzten 3 Jahre vor, immer nach Polen zu fahren und ihren Vater zu suchen. Mhm. Und meine Oma hat es ihr irgendwie immer abgeschlagen, dass es nicht geklappt hat. Ah, ja. Und diesmal ist sie bereit, das zu machen, wollte mich mitnehmen. Und von daher hat meine Oma mir das gebeichtet. Und das heißt, wenn sie jetzt nach Polen fahren würde, würde sie zwangsläufig auf den Mann, den ehemaligen Mann deiner Oma treffen. Genau, sie weiß, wo er ist. Sind die geschieden eigentlich? Die sind geschieden. Ja. Und du hast die Angst, wenn deine Mutter auf diesen Mann trifft, dann würde der sagen, ich bin gar nicht dein Vater, das ist damals so und so passiert. Genau. Weiß er das denn, dass es so passiert ist? Er weiß es. Er hat auch von Anfang an gesagt, wo meine Mama sehr klein war, hat er gesagt, meine Oma soll ihr das doch sagen, aber meine Oma wollte ihr nicht wehtun. Mhm. Und ich wüsste auch nicht, wie meine Mama jetzt damit klarkommen würde. Ja. Und ich weiß natürlich nicht, was ich machen soll, ob ich meine Mama sagen soll, ob ich auf meine Oma hören soll. Weil es ist ja, ich rede ja mit beiden und ich will meiner Mama nichts Schlechtes tun und meiner Oma auch nicht. Mhm. Jetzt hat deine Oma dir aber eine große Bürde auferlegt. Genau. Das finde ich eine ganz schwere Sache, mit der du da jetzt klarkommen musst. Und das wollte ich wirklich niemals erfahren, als es ist. Das hätte sie dann, wenn sie schon so lange für sich selber behalten hat, dann hätte es auch so sein sollen. Mhm. Wie groß sind denn die Chancen, dass deine Mutter diesen ehemaligen Mann deiner Oma in Polen ausfindig macht? Sind die groß? Ja, die sind sehr groß. Also sie weiß, wo er wohnt. Mhm. Und sie hat auch eine Telefonnummer von ihm. Da hat sie schon ein paar Mal versucht anzurufen, aber da geht leider keiner ran. Mhm. Und sie hat einmal mit der Frau gesprochen von ihrem angeblichen Vater. Aber da hat sie nichts erfahren? Da hat sie nichts erfahren, nein. Du hast deine Mutter jetzt eine ganze Weile davon abhalten können, nach Polen zu reisen. Meine Oma. Und jetzt, nächstes Jahr ist meine Mama davon überzeugt, also sie will auf jeden Fall nach Polen fahren. Und ich soll sie also davon abhalten, dass sie dorthin fährt. Und sagt die. Achso, das hat die Oma. Das ist aber schwierig. Das ist schwierig. Das ist, ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe lange überlegt, ob ich es ihr sagen soll, ob ich es nicht tun soll. Und dann natürlich, es ist für meine Oma, sie hat mir was anvertraut und wenn ich es sage, dann verletze ich beide und das will ich nicht. Deine Oma hat dir das so anvertraut? Genau. Rechnet sie denn nicht damit, dass du das eventuell deiner Mutter sagst? Also zwischen mir und meiner Oma war immer so ein Verhältnis. Wir haben uns eigentlich immer alles gesagt, weil meine Eltern, also meine Mama, die wohnt ein bisschen weiter weg von mir. Und ich wohne hier mit meiner Oma in einem Ort. Und es war immer so, Vertrauenssachen haben wir uns beide immer erzählt. Ich ihr und sie mir. Und ich hab ihr vertraut und sie mir auch. Aber wie sollst du Tochter, wie sollst du denn deine Mutter davon abhalten, nach Polen zu fahren? Wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Ich soll ihr sagen, ja, warum willst du deinen Vater denn jetzt suchen? Du bist jetzt 42, du hast deinen Vater nie kennengelernt und... Gibt es eigentlich gar keine Argumente? Wenn das alles ganz normal wäre, könnte man das ja absolut verstehen, dass deine Mutter ihren Vater kennenlernen will. Ne? Wenn alles normal wäre. Dann eigentlich gibt es kein schlagkräftiges Argument zu sagen, nee, fahr da nicht hin. Genau. Fällt mir gerade zumindest keins ein. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, was meine Meinung über deine Oma anbelangt, Sandra. Dass sie dir das jetzt so gesagt hat und dich in eine so unglaubliche Zwickmühle gebracht hat. Ja. Wenn der Wahrheit nicht mehr auszuweichen ist, und die Gefahr besteht ja, wenn deine Mutter nach Polen fährt, wäre das wirklich die Aufgabe deiner Oma, mit ihrer Tochter darüber zu sprechen? Ich glaube aber nicht, dass sie es tun wird. Nein. Offensichtlich hat sie so große Angst davor, dass sie es jetzt auf dich, ich sag's jetzt mal, ein bisschen böse abgewälzt hat. Hat sie dir über die Vergewaltigung etwas erzählt? Also das hat sie eigentlich relativ schnell erzählt. Sie hat angefangen damit, halt ganz langsam, ich muss dir was sagen und ich schlepp das schon über Jahre mit mir mit. Und jetzt bin ich bereit, dir das zu sagen. Und dann hat sie langsam damit angefangen. Also das mit der Vergewaltigung, das hat sie eigentlich ganz schnell über die Bühne gebracht. Und ich wollte da auch nicht länger nachhaken, weil natürlich hat sie über Tränen gesagt. Und sie hat gesagt, sie war auf dem Weg von einem Fest nach Hause und da ist es dann halt passiert. Lass uns mal gemeinsam durchspielen. Nehmen wir mal an, es würde dir, ich finde auch, die optimale Lösung wäre, wenn deine Mutter nicht nach Polen fahren würde und sie würde es nicht erfahren und du würdest auch für immer schweigen können. Das wäre die optimale Lösung, aber ich glaube, das ist im Moment etwas, das ist eine Illusion. Nehmen wir mal an, die fährt nach Polen und die erfährt, dass dort von einem eigentlich für sie komplett fremden Mann was los ist. Ist das für deine Mutter eine Katastrophe? Das stimmt, daran denke ich die ganze Zeit, ja. Eine absolute Katastrophe, die ist dann vielleicht allein oder wie auch immer in Polen, sitzt bei einem fremden Mann und der erzählt ihr so eine Geschichte. Das ist ganz schlimm. Will deine Mutter alleine dahin fahren? Nee, mit mir. Mit dir? Und darum soll ich sie ja davon abhalten und sagen, dass ich nicht dahin fahren will und dass es alles nicht mehr nötig ist, ihren Vater zu suchen. Und Wie schätzt du das denn ein? Wie stark ist denn der Wunsch deiner Mutter, ihren Vater kennenzulernen? Der ist sehr stark. Also sie überlegt ja schon seit 3 Jahren, dorthin zu fahren. Und jedes Mal hat meine Oma das geschafft, ihr das abzuschlagen. Und jetzt hat sie gesagt, jetzt will ich das, bevor... mein Vater stirbt oder ich ihn ja noch gar nicht gesehen habe, so denkt sie dann. Was man verstehen kann. Natürlich. Was du machen würdest und ich würde das auch machen. Ja. Und ich wäre äußerst befremdet, wenn meine Mutter oder mein Kind mich ständig davon abhalten würde wollen. Da würde ich denken, was ist denn da los? Warum? Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie alt ist deine Oma? Diese 62. Ist die fit noch so gesund? Ja, die arbeitet dann auch, ja. Also, ich neige dazu, jetzt innerhalb der wenigen Minuten, die wir reden können, das ist ja ein großes Problem, was man vielleicht auch noch länger bedenken muss, dass deine Mutter eingeweiht werden müsste, um eine noch größere Katastrophe von ihr abzuwenden. Dieses kann aber nicht allein deine Aufgabe sein, das müsstest du eventuell dann zusammen mit deiner Oma machen, das Gespräch führen. Ich habe sie gefragt, ob wir ihr das nicht zusammen sagen sollen und vielleicht ist es besser, aber meine Oma will das nicht. Sie hat gesagt, meine Mama wird damit nicht klarkommen, wenn sie weiß, dass ich nicht ihr Vater und sie ist ein vergewaltigendes Kind. Okay, das kann man ja alles verstehen, aber deine Oma scheint auch ein bisschen die Augen vor der Realität zu verschließen. Sie kann ja nicht mit Gewalt deine Mutter hier in Deutschland festbinden. Das stimmt. Hast du mit ihr diesen Fall auch so durchgespielt, was sein wird, wenn deine Mutter oder wenn ihr in Polen seid und der Mann das dann sagt? Also darüber haben wir gar nicht nachgedacht. Muss man aber. Also, ne? Ich für mich alleine, und also ich habe mit meinem Freund darüber gesprochen, und da ist klar, ist uns das eingefallen, was ist, wenn wir wirklich dahin fahren und er sagt dann, ja, tut mir leid, aber du bist nicht meine Tochter. Und wir haben dich jahrelang belogen. Wie realistisch ist und wie wahrscheinlich ist denn, dass dieser Mann die Wahrheit sagt? Also, meine Oma hat gesagt, er hat ja über Jahre lang mitgespielt. Und sie hofft, dass er das weiterhin macht, aber sie ist sich nicht sicher, weil er hat natürlich jetzt auch Kinder, also seine eigenen Kinder. Und Klar, das ist für ihn ja auch ein... Deine Mutter erwartet dann ja einen Vater quasi. Und das... will er vielleicht dann gar nicht sein, diese Rolle nicht spielen. Also ich gehe davon aus, dass er ja die Wahrheit sagen wird und wird sagen, du bist alt genug, du bist jetzt 42, du suchst seit Jahren nach deinem Vater und ich sage dir die Wahrheit, ich bin es nicht. Bestünde denn die Möglichkeit, dass, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich gar nicht mehr Polnisch sprechen, oder? Doch, dass du oder deine Oma mal vorher ein Telefonat mit diesem Mann führt? Ja, also ich glaube, meine Oma wird das schon machen. Aber wenn er ihr sagen würde oder sagen wird, ich sag ihr die Wahrheit, dann wird er das auch tun, auch wenn sie jetzt versucht, das irgendwie hinzubiegen. Weißt du, ich sag's nur mal, vielleicht um wirklich auf 100% sicher zu gehen, wenn der Mann das dann wirklich so sagt, und es klingt ja wirklich, als wäre das wahrscheinlich. Wenn er das wirklich definitiv am Telefon so sagt, dann muss deine Mutter vorher informiert werden von deiner Oma und wenn sie das allein sich nicht traut, mit dir zusammen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders, sonst läuft deine Mutter da ins Messer und das finde ich für deine Mutter ganz schlimm, wenn sie da in Polen sitzt, vor allem in einer ganz fremden Atmosphäre und so eine Nachricht erfährt. Das muss sie dann von ihrer Mutter erfahren. Ja, ich weiß. Du musst mit deiner Oma reden. Du musst dir das alles nochmal so klar hinlegen und auch durchspielen, was passieren könnte. Nochmal klar machen, dass die Mutter ein großes Bedürfnis hat, ihren Vater kennenzulernen und dass es irgendwie nicht geht mehr, sie aufzuhalten, dahin zu fahren. So, was passiert, wenn sie da sitzt? Wenn deine Oma ganz, ganz sicher ist, dass dir das sagt, dann muss man auch gar nicht vorher anrufen. Ja, klar, wenn er wollte das ja sowieso schon über Jahre. Ja, eben, das deutet alles darauf hin, ja. Es führt keinen Weg in diesem Fall. Ich glaube auch, das wäre eine Wahrheit, die man nicht wissen müsste. Aber nun ist ein Punkt erreicht, wo man das dann doch sagen muss, um noch größeren Schaden zu vermeiden. Das stimmt, ja. Ich kann dir aber weiter nichts von meiner Warte aus sagen, Sandra. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich werde noch mit meiner Oma sprechen. Ich will mal, da das wirklich ein sehr heikler Fall ist, ich will auch noch eine Meinung hinzuziehen, nämlich die Meinung meines Psychologen, der jetzt das Gespräch mitgehört hat. Dann, das ist der Peter heute Nacht und der würde dich nochmal anrufen, dann könnt ihr auch nochmal gemeinsam sprechen. Ne? Also besser zwei Meinungen als eine Meinung. Okay. Ja, so machen wir es. Du legst auf und der Peter ruft dich an. Liebe Sandra, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt, das hätte ich besser nie erfahren. Gibt es in eurem Leben Dinge, die ihr am besten nie erfahren hättet? Es gibt, so salopp, ja den Spruch, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das klingt so ein bisschen wirklich sehr, oberflächlich ausgedrückt, aber manchmal stimmt es wirklich. Es gibt Dinge, die man einfach gar nicht wissen möchte und dann erfährt man sie doch, wie auch immer und auf welchen Umwegen und ist vielleicht, vielleicht über viele Jahre oder sein ganzes Leben lang unglücklich deshalb. Wenn ihr über solche Dinge mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Nanni. Nanni ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Nanni. Hallo. Was ist es bei dir? Ich habe vor 6 Wochen eine Totgeburt gehabt, beziehungsweise eine Fehlgeburt. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Ja. Also ich hatte vor 6 Wochen eine Fehlgeburt und ursprünglich wollte ich das Kind normal auf die Welt bringen. Ja. Ich hatte schon mal eine stille Geburt und fand das eigentlich schön, danach das Kind dann zu sehen oder die Kinder zu sehen. Das haben die Ärzte mir aber verweigert, weil die sagten, dafür wäre ich noch nicht weit genug von der Schwangerschaftswoche her. In welcher Woche gab? 14. Woche war ich. 14. Woche. Ursprünglich. Mhm. Und dann wurde halt eine Vollnarkose gemacht und dabei sollte das Kind rausgeholt werden. Und während der Vollnarkose haben die Ärzte festgestellt, dass sie sich verrechnet haben, dass ich 4 Wochen weiter war, dass das Kind halt deutlich größer war, dass sie das nicht rauskriegen. Mhm. Und dann haben sie ihn zerstückelt. Also Kopf ab, Arme, Beine ab und in Einzelteilen rausgeholt. Durch die Vagina? Ja, genau. Mhm. Mit dem Hintergrund, wenn sie mich erst wieder hätten wach werden lassen, ich hätte ihn dann still entbunden, hätte ich danach ja wieder in OP gemusst und das hätte den ganzen Tagesplan durcheinander gebracht. Also diese Vorstellung, ja, zum einen zu wissen, sie haben ihn einfach so zerstückelt, dann hätten sie sich etwas ausdenken sollen, warum ich ihn nicht sehen darf oder so. Das Kind war aber zu dem Zeitpunkt tot. Ja. Der ist vorher gestorben. Mhm. Und dennoch ist diese Vorstellung natürlich furchtbar. Ja, es ging dann ja noch weiter, dass er dann in die Pathologie kam und eigentlich wollte ich ihn bestatten in so einem Sammelgrab, das es für Sternkinder gibt. Mhm. Aber den Hinweis hat der Pathologe überlesen und ihn mit medizinischen Abfällen verbrannt und dann in die Mülltonne geworfen. Da, wo halt medizinische Abfälle so landen. Also ein doppeltes Unglück. Ja, also ich hätte es nicht wissen müssen. Mir würde es, glaube ich, besser gehen. Selbst wenn sie nur gesagt hätten, er ist in diesem Sammeltrab oder er kommt damit hin. Mhm. So mag ich nicht mal zu dieser Trauerfeier gehen für die Sternkinder. Mhm. Weil meiner ist ja nicht dabei. Mhm. Mhm. Warum muss man das dann so machen mit der Zerstückelung? Hat man dir das erklärt? Wäre ich wirklich in der 14. Woche gewesen, wäre das Knochengerüst noch nicht ausgebildet gewesen. Mhm. Und dann sei das angeblich so schwierig, das Kind normal zu gebären. Mhm. Aber von der Schwangerschaftswoche, also in der 18. war ich dann eher wirklich. Danach hätte ich ihn auf jeden Fall normal gebären müssen, weil man ihn halt nicht mehr rauskriegt sonst, außer in Einzelteilen. Mhm. Und mir wäre eine Ausrede lieber gewesen, weil so verfolgt mich halt ständig das Bild von dem zerteilten Baby. Ja, das verstehe ich. Das ist genau so ein klassisches Beispiel, wo man, es ist ja gut, wenn die Ärzte einem viel Wahrheit sagen, aber manchmal ist es vielleicht auch tröstlich, wenn sie es nicht täten. Für die ist das ein Stück Fleisch gewesen. Also, ja. Ja, wahrscheinlich ein ganz normaler Eingriff, den sie ganz oft vornehmen. Aber so darf man das als Arzt auch nicht sehen. Da muss man schon sensibler rangehen. Du bist die Mutter gewesen und die Vorstellung für die Mutter, mein Kind, auch wenn es schon verstorben war, wird da zerkleinert, ist schon sehr, sehr schwierig, finde ich. Sehr schwierig. Ja, für die ist das auch kein Problem, es immer wieder zu erzählen. Mhm. Der Pathologe hat mir noch erzählt, wie anstrengend das gewesen sein muss, die Gliedmaßen abzutrennen, weil das Skelett halt doch schon fest war. Furchtbar. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Nein. Ich habe noch eine Frage zu der Bestattung der Sternenkinder, was du gerade angesprochen hast. Werden da mehrere Sternenkinder gesammelt oder wie geht das? Man kann es sich aussuchen. Also unter 500 Gramm ist ja keine Bestattungspflicht. Mhm. Und dann sammelt jedes Krankenhaus unterschiedlich 1, 2 bis 3 Monate. Manche sammeln auch 6 Monate alle Sternenkinder und bestatten die zusammen. Man kann irgendwo auf einem Friedhof anonym oder wie? Es gibt auf jedem Friedhof eine Ecke für Sternkinder. Ah ja, das wusste ich auch noch nicht. Da kann man, wenn man möchte, dann einen Stein oder ein kleines Kreuz legen mit dem Namen drauf. Mhm. Und da gibt es eine gemeinschaftliche Trauerfeier. Genau. Also, Mhm. Halt auch unterschiedliche Konfessionen bieten dann jeweils ihre Trauerfeier an. Wenn das so, wenn du sagst, die werden, es klingt, kommt mir schon schwer über die Lippen, die werden gesammelt über mehrere Monate. Ja, ja. Wie, wo wartet man die denn auf so lange? Im Tiefkühler. Mhm. Also ich hätte ihn auch nicht sammeln lassen, ich hätte ihn selbst bestattet. Mhm. Da er unter 500 Gramm wiegt, hätte ich ihn mit auf das Grab von meiner Oma setzen dürfen, mhm. weil er ja nicht als Mensch zählt für die Friedhofssatzung. Das ist auch so ein Ding wieder, ne? Ich hätte halt einfach auch gerne die Trauerfeier gehabt, damit er für die anderen auch realer wird. Mhm. Und dann hat der Pathologe das ganz einfach übersehen, dass du das... Ja, genau, dass er an den Bestatter gehen muss. Und so ist er einfach entsorgt worden im Müll. Ja, der Pathologe hat sich mittlerweile auch schon schriftlich entschuldigt, mhm. weil ihm das so leid tat, weil ich den etwas angemacht habe. Mhm. Aber ja, also mir wäre es lieber gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir haben ihn eingeäschert, hier haben sie auch schon. Wäre mir egal, was sie mir für Asche gegeben hätten. Mhm. Aber so, ja. Mhm. Erst wäre er zerstückelt und dann wird er auf dem Müll. Lebst du mit dem Vater des Kindes zusammen? Nein. Nein, du lebst alleine? Ja. Hast du ein Kind schon? Ja. Ein Kind oder mehrere? Ich hab schon zwei tote Kinder, aber ich habe einen, der ist 19 Monate. 19 Monate, mhm. Ich weiß gar nicht, wie man mit so etwas umgeht, wie lange einen so etwas verfolgt und wie das dauert. Das dauert. Also bei den Zwillingen damals, das erste Jahr ist das Schlimmste. Mhm. Und danach wird es dann besser. Glaubst du, dass dein lebendes Kind, das Kind, was du hast, dass das dir Trost geben kann? Oder sind das zwei ganz verschiedene Welten? Es ist schwierig. Da ich mehrfach von den Ärzten gefragt worden bin, ob ich Tritte oder Schläge in den Unterleib bekommen hätte. Mhm. Und der Einzige, der mich getreten hat, mein kleiner Sohn war, ist da zeitweise der Gedanke, er ist schuld. Mhm. Ich weiß, er ist nicht schuld. Mhm. Aber so, was weiß ich, manchmal kommt da so eine Wut, wo ich denke, so ja, hättest du nicht so offen rumgehüpft oder so getreten, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Mhm. Aber ansonsten, also mit ihm ist deutlich einfacher. Wobei das ja das Normalste der Welt ist, dass so ein kleiner Kerl hat auch so rumhüpft und auch mal tritt und so. Klar, vom Verstand her weiß ich das auch. Ja, also, ja. Man sucht ja doch immer irgendwie einen Grund. Würdest du das machen wollen, dass du in dieser, ich finde das schon eine bedrückende Situation und auch dann noch, wenn du so ambivalente Gefühle zu deinem Kind ein bisschen hast ab und zu, dass du vielleicht für einige Stunden mal zu einer Beratungsstelle gehst? Ich habe schon Gespräche angefangen. Mhm. Das ist momentan nur ein Seelsorger. Ja. Aber dem mochte ich bisher noch nicht mal sagen, die Gefühle dem Kleinen gegenüber. Ja. Da höre ich ihn. Der hört, dass wir von ihm reden. Nani, ich würde gerne, dass mein Psychologe dir noch ein paar Sachen an die Hand gibt. Für den Fall, dass du vielleicht doch dir noch eine andere Hilfe suchen möchtest. Ja, gerne. Vielleicht wäre das gut. Ich will dich jetzt gar nicht länger aufhalten. Du musst dich um den Kleinen kümmern. Dann würden wir dich nämlich jetzt nochmal gleich zurückrufen. Ja. Und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn da ein fachkundiger Mensch dir ein bisschen zur Seite stehen könnte. Ja, das ist diese gut weggeht. Ja, mittlerweile fällt es auch auf. So meine Mutter meinte heute zu mir, ob ich den Großen nicht mehr haben will, weil ich mich ihm gegenüber so verändert hätte. Hat die Mutter gesagt so? Hat meine Mutter mich gefragt. Das ist bedenklich. Ich habe selbst nicht gemerkt, dass ich mich ihm gegenüber verändert habe. Das darf nicht passieren. Das sehe ich leider auch so. Das darf nicht passieren. Deswegen musst du alles dran setzen, dass alle Liebe, die du hast, dem kleinen Karl jetzt wirklich zugutekommt. Er kann nichts dafür. Mein Kopf weiß das auch. Ja, aber eben eine professionelle Behandlung soll bewirken, dass dein Herz das auch dann so versteht. Ja? Ja. Liebe Nani, du legst auf, wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, gut. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Und weiter geht's gleich mit Mechthild. Und Mechthild ist 33 Jahre alt. Guten Morgen, Mechthild. Ja, hallo Domian. Hallo Mechthild. Was ist es bei dir, was du am liebsten nie hättest erfahren wollen? Ja, ich weiß nicht sicher, ob es wirklich der bessere Weg wäre, es nie erfahren zu haben, also wenn ich es nicht erfahren hätte. Aber mein Mann ist Also wir sind seit 15 Jahren zusammen, seit 5 Jahren verheiratet und er hat seit 3 Jahren eine Beziehung zu einer anderen Frau. Seit 3 Jahren? Ja. Wie hast du das erfahren? Wie ich das erfahren habe, ja, er hat vor einem Jahr, ja, nachdem ich so das Gefühl hatte, er hatte auch nicht wirklich mehr einen großen anderen Ausweg, hat er es dann gesagt. Also es war schon eine ganze Zeit lang vorher so, dass ich... Vor einem Jahr? Ja, vor einem Jahr hat er es gesagt und ich hatte vorher schon ziemlich, ja, so Vermutungen und... Also du hast ihn schon ein bisschen in die Ecke getrieben? Ja, ich will nicht sagen, dass ich ihn in die Ecke getrieben habe, aber es kamen halt immer wieder Situationen vor, wo er ja selbst, ich will nicht sagen Fehler gemacht hat, aber wo Situationen aufgetaucht sind, die halt so unstimmig waren, dass ja die Lügen halt einfach unglaubwürdig wurden. Ne? Dann hat er dir gesagt, ja, ich habe eine Beziehung und schon damals seit 2 Jahren. Ja, genau. Und die, mit der er die Beziehung hat, ja, ist auch eine gute Bekannte von mir gewesen. Also ich kannte sie über die ganze Zeit lang. Wir haben zusammen gearbeitet und Das auch noch. Ja, das trifft einen dann irgendwo auch am meisten. Ja. Ist das eine wirkliche parallele Liebesbeziehung oder eine reine Sexaffäre? Also wenn ich denken würde, dass es nur eine Sexaffäre wäre, würde es mich wahrscheinlich nicht so hart treffen. Aber ich denke, dass da einfach eine ganze Menge Liebe mit im Spiel ist. Und weil er von sich aus auch ja jetzt in diesem Jahr, seitdem ich es weiß, sich die ganze Zeit das so hinzieht, er immer wieder sagt, nein, ich fahre nicht mehr zu ihr hin und ich will bei dir bleiben. Und ja, dann geht's wieder 1-2 Wochen gut und es ist hier so, ja, ich will nicht sagen Friede, Freude, Eierkuchen, aber ja, man versucht dann halt ein geregeltes Leben auch so mit den Kindern zu führen und ja, man merkt es schon an seinen Augen und dann an seiner Ausstrahlung, er wird nervös und kribbelig und dann kommt irgendwie nach 2-3 Wochen wieder, ja, ich fahre jetzt zu ihr. Er kündigt das sogar vorher an. Am Anfang nicht, also es ist auch häufig jetzt in dem Jahr noch gewesen, dass er wieder das versucht hat mit Lügen, dass er halt gesagt hat, er ist geschäftlich unterwegs und hat sie dann mitgenommen. Und ich habe es dann halt hintenrum, ja, ich will nicht sagen, ich bin zum Spion geworden, aber es waren dann halt irgendwie Kleinigkeiten, dass man halt gesehen hat, auf dem Beifahrersitz hat doch jemand gesessen und ich musste ihm dann halt beweisen, dass ich mir sicher bin, dass er nicht alleine war und halt solche Sachen. Und dann hat das zugegeben. Und mittlerweile sagt er, ich fahre da heute hin. Ja, mittlerweile und dann sagt er, ich fahre hin und fragt mich, ob es okay ist. Und an manchen Tagen sage ich dann, okay, dann fahr, weil ich einfach denke, ich kann es eh nicht halten. Und an manchen Tagen sage ich, nein, ich will nicht, dass du fährst. Und dann fährt er trotzdem. Ist er heute Nacht auch weg? Nein, heute Nacht ist er nicht weg, er schläft. Er schläft. Die Jahre davor, waren die auch schon problematisch zwischen euch beiden? Bevor das jetzt mit seiner Beziehung angefangen hat? Ja, was heißt problematisch? Für mich war eigentlich immer, also ich habe ihn immer sehr geliebt und ich fand unsere Beziehung eigentlich auch immer recht harmonisch. Was hat er denn gesagt? Hast du ihn gefragt, warum tust du das und hat er dir das erklärt? Er hat halt gesagt, als er sie das erste Mal gesehen hat, dass er sowas wie eine Art Helfersyndrom empfunden hat. Das ist eine ja, etwas kleinere Person wie ich und er hat halt das Gefühl, dass er wie ihr großer Bruder ist und sie beschützen muss und halt sowas. Er sagt natürlich auch, dass in unserer Beziehung ihm etwas fehlt und... Was fehlt ihm denn? Was ihm fehlt... Also für mich sind das Banalitäten, solche Sachen wie das, ja, oder was heißt Banalitäten, das sind halt Sachen, die mein Wesen ausmachten. Also ich bin kein spontaner Mensch, ich bin nicht fröhlich, lustig, ich tanze nicht auf Tischen und diese Frau tut all die dieses tut das. Wohl. Ne? Habt ihr noch Sexualität miteinander? Natürlich. Das habt ihr. Ja. Ist das für dich nicht komisch, dass wenn du mit ihm schläfst, dass du denkst, jetzt denkt er vielleicht gerade an sie? Das ist das Schlimmste, natürlich. Ja. Aber er sagt halt immer, das ist nicht so. Und jetzt wundere ich mich absolut, dass du zu diesem Thema angerufen hast. Das hätte ich besser nie erfahren. Ist das wirklich so? Also es ist, dass ich ganz oft darüber nachdenke, weil es halt in der Zeit vorher, ja, in diesen 2 Jahren, wo ich halt nicht wirklich wusste, dass sie es ist und ich halt einfach nur vermutet habe, dass da etwas läuft. es halt recht harmonisch gewesen ist, wo ich im Nachhinein halt einfach auch denke, dass er durch sein schlechtes Gewissen irgendwie geprägt halt versucht hat, die Tage, wo er dann hat, oder die Zeit, die er mit mir verbracht hat, halt ziemlich angenehm zu verbringen. Also ja, wir haben, aber letztendlich war es ja ein Leben in und auf eine Lüge. Ja. Und trotzdem natürlich. Würdest du das lieber haben? Warum würdest du gerne, warum hättest du das lieber als jetzt, wo du weißt, was wirklich Tatsache ist? Ja, weil jetzt einfach, es steht einfach alles nur zwischen uns und er kommt nicht zu einem Schluss, wirklich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, also ich habe ihm jetzt schon oft angeboten, wir haben zwei Kinder, ich habe ihm gesagt, ich stelle dir nichts in den Weg, ich verstehe das, wie gesagt, ich kenne diese Person und ich würde das akzeptieren und ich würde halt sagen, okay, ich glaube dir, dass du mit ihr glücklich wirst und dass du das alles, also ich würde nicht sagen, ja, wir würden uns danach nicht mehr verstehen oder ich würde ihm schon die Möglichkeit geben, dass wir in Frieden auseinandergehen. Aber er sagt halt, er will es unseren Kindern nicht antun, er kann es mir nicht antun. Und warum, Mechelt, sagst du ihm, er soll das entscheiden? Warum entscheidest du nichts? Warum machst du das mit? Ich habe einfach ein furchtbar schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber, weil es auch immer irgendwo... Ja, das Gefühl bleibt, weil er halt oft sagt, dass in unserer Beziehung was nicht stimmt, dass ich halt immer denke, ich hätte noch was machen können, ich hätte das noch ändern können. Ich kann ja noch ein fröhlicher, lustiger Mensch werden. Aber wenn du von Natur aus eher ein ruhiger und ein eher nachdenklicher Typ bist und das vielleicht auch schon immer warst, kann man dich nicht umkrempeln. Man kann aus dir nicht eine Frau machen, wie die andere Frau eine zu sein scheint. Nein, und es ist auch nicht in meinem Interesse zu werden wie die andere Frau. Ich meine, klar, wenn es gehen würde, wenn man sich ändern könnte, würde man natürlich ein paar Eigenschaften haben. Okay, habt ihr denn dann schon mal irgendwie Nägel mit Köpfen gemacht und habt gesagt, okay, wir wollen uns irgendwie eine Chance geben, wir gehen zu einer Eheberatung? Das war dann auch mehr auf meiner Seite alleine, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe zu einer Eheberatung und dass ich mich da gekümmert habe oder er hat sich von seiner Seite auch mal ja an einen Psychologen gewandt und aber de facto wart ihr nie zusammen richtig in einer Beratung? Zusammen? Nein. Nee. Ich habe den Eindruck, Mechelt, dass du zu weich bist und dass du die Dinge zu sehr laufen lässt. Und das weiß er. Und, ja, aber was soll ich tun? Und ich glaube, wenn man das weiß, dass ein Partner weiß, dass er natürlich das immer mehr ausreizt. Der kann ja im Prinzip machen, was er will. Mein Gott, nochmal, wie demütigend und wie schmerzlich ist das für dich, wenn der sagt, ich fahre jetzt heute Abend zu meiner Geliebten. Dann liegst du zu Hause in deinem Ehebett und denkst, wie die gerade den geilsten Sex miteinander haben. Das denkst du doch. Das denkt man doch. Und dann kommt er wieder mit einem fetten Grinsen im Gesicht und fragt mich noch so blöd, ob ich beleidigt bin. Furchtbar, wie demütigend. Wie demütigend. Mechtelt. Was du machen musst, finde ich aber ganz klar, ist, dass du dem Ganzen ein Ende setzen musst. Jetzt kommst du mit den Kindern. Ja, natürlich ist es schöner für Kinder, in einer glücklichen Familie zu leben. Aber ich finde, es ist besser, getrennt und glücklich mit den Kindern zu leben, als in einer Gemeinschaft, das sage ich immer wieder, als in einer Gemeinschaft, die letztendlich krank ist und kaputt ist. Ja, das sage ich auch. So, und wenn du einen guten Konsens findest mit deinem Partner und sagst, pass mal auf, wir trennen uns. Wir sind jetzt nicht mehr, wir sind keine Eheleute mehr, aber wir bleiben einfach aufgrund auch. Wie alt sind die Kinder? 9 und 5. So, aber wir bleiben aufgrund der Kinder, müssen wir gute Partner sein. Wäre das doch eine saubere und faire Lösung. Du bist entspannt, er ist entspannt. Die Kinder haben getrennte Eltern, wie es Hunderttausende von Kindern haben und es funktioniert auch. Ja, und du hast deine Selbstachtung wieder. Aber dieses sich trennen, das geht nicht von jetzt auf gleich. Nein. Ich habe mich darum gekümmert, dass ich eine Wohnung bekomme, weil ich gesagt habe, es reicht, ich kann das auch nicht mehr, ich will das auch nicht mehr ertragen, weil es wirklich demütigend ist. Ja. Aber du willst mir jetzt nicht mit dem Argument kommen, ich finde keine Wohnung. Nein, ich hatte eine Wohnung. Ich habe den Mietvertrag unterschrieben und er hat dann an dem Tag, als es darum ging, dann, also ich hatte den Mietvertrag unterschrieben und musste dann 5 Tage später, sollte ich dann halt, wie gesagt, umziehen. Und dann hat er gesagt, wenn du das tust, dann werde ich meine Kinder nicht mehr kennen, hat er gesagt. Und Das ja. hat er gesagt? Er hat gesagt, also er hat dich unter Druck gesetzt. Ja, natürlich. Ja, wie gemein. Er setzt dich dieser demütigen Situation aus. Jetzt seit einem Jahr weißt du es und seit 3 Jahren tut er es. Und dann ziehst du eine Konsequenz und dann verhält er sich so gemein. Das finde ich ekelhaft, weißt du das? Das finde ich ekelhaft. Ja, aber ich habe natürlich Angst, dass er das wirklich ernst meint. Seine Kinder lieben ihn und wenn ich habe einfach nur das Gefühl, ja, dass ich es falsch mache. Ich vermute mal, fein. Ich hoffe mal, dass er das nicht wirklich durchziehen würde, sondern dass er das nur in dicken Anführungszeichen versucht, um dich noch weiter in die Knute reinzukriegen. Ja, aber dann frage ich mich, warum tut er das? Es kann ja nur sein, dass er mich wirklich nicht verlieren will, oder? Ja, weißt du, warum der dich nicht verlieren will, Mechtelt? Weil für den das alles bequem ist. Der will seine heile Familienwelt da haben mit allen Vorteilen und die Frau an seiner Seite, nämlich Mechtelt, mit der er alles machen kann, das ist ja auch praktisch, und hat sein Schmusimaus da woanders. Ja, aber er hat ja auch immer mehr Probleme mit der anderen Frau, weil sie das ja auch nicht mehr aushalten will. Mhm. Und so geht das die ganze Zeit. Also er rennt auch nur von einem zum anderen. Mir tut er fast leid. Ja, genau. Mir tut er auch leid. Nein, mir tut er überhaupt nicht leid. Du tust mir leid. Ich finde, du musst eine Entscheidung treffen. Du bist die in dem Theaterspiel jetzt, die eine Initiative ergreifen muss. Und die auch, du hast es ja schon getan mit der Wohnung. Du warst ja schon mal so weit. Das heißt, du musst es auch durchziehen. Damit der endlich mal kapiert, wo seine Grenzen sind. Du setzt dem keine Grenzen. Das ist der Punkt. Ja, das stimmt. Ich setze ihm keine Grenzen. Mhm. Weil ich einfach irgendwo ein pflichtbewusster Mensch bin und wir sind auch selbstständig. Ich denke immer, ich habe das in der Hand, ob alles den Bach runtergeht oder nicht. Es liegt nur an mir. Und im Moment, wenn du so weitermachst, wenn du so weitermachst, geht deine Psyche den Bach runter. Ja, und das tust du deinen Kindern dann auch an. Ja, natürlich. Deswegen musst du sehen, dass du jetzt eine Entscheidung triffst. Mechtelt, meine Zeit rennt weg. Ja. Ich habe dir aber jetzt wirklich ganz klar gesagt, was ich denke. Wir würden uns jetzt, glaube ich, noch ein bisschen so im Kreis drehen, ja. Aber so die Grobrichtung habe ich dir gesagt, finde ich, solltest du tun. Und ich bräuchte nicht an schlechtem Gewissen darüber nachdenken, dass ich daran schuld bin, dass jetzt alles hier zusammen runtergeht. 10-mal und 1000-mal nein. Er, nicht du. In diesem Sinne, Mechtelt. Danke, Daniel. Alles Gute von Herzen. Ja. Viel, viel, viel Kraft wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ihr Lieben, falls ihr gerade eingeschaltet haben solltet, das hätte ich besser nie erfahren. Ich möchte gerne mit euch über Dinge reden, ja, die euch vielleicht sehr belasten und von denen ihr sagt, mein Gott, ich hätte das am liebsten niemals erfahren. Aber es ist durch Zufall zu mir herangedrungen oder man hat es mir gesagt. Und jetzt muss ich damit klarkommen, vielleicht tragt ihr dieses Wissen, was ihr am liebsten niemals hättet erfahren wollen, schon seit Jahren mit euch herum und sagt, wäre ich doch nur unwissend. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und jetzt begrüße ich, hat sich denn Dennis oder Denise? Denise, nee, Dennis. Ne? Dennis. Dennis, 22, ne? Ja, genau. Hallo Dennis. Tag. Was ist es bei dir? Kann ich mal ganz kurz noch was davor sagen? Das ist ja eine junge Dame. Ja, zu welcher denn? Ja, die gerade mit dem Kind und mit dem Mann, der fremd geht und so. Ja, sehr gern. Also ich würde an ihrer Stelle Schluss machen, weil sie ist nicht so billig, dass sie jetzt, dass ihr Mann jetzt woanders mit ihrer besten Freundin schläft und die Kinder da zu Hause rumsitzen und sie auf ihren Mann wartet, weil das ist einfach nur Scheiße. Okay, dein Kommentar noch zu der Anruferin einfach vorhin Schluss machen zu möchte. Ja. Jetzt zu dir. Ja, genau. Ich habe gehört, also dass mein Bruder schwul geworden ist. Seit 4 Wochen. Mhm. Wie alt ist er? 25. Ja. Wie hast du das erfahren? Durch Freunde. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und das war wirklich die Wahrheit. Ja. Ja, dann haben wir uns geschlagen. Geschlagen? Ja, genau. Weil das eine Sünde, schwul zu sein. Schwul ist eklig. Findest du? Ja, na klar. Na klar. Warum ist das klar? Wir sind Kurden und Schwule Kurden gibt es nicht auf dieser Welt. Was meinst du? Dennis, was meinst du, wie viele schwule Kurden es gibt? Es gibt nicht so viele schwule, es gibt keinen und das ist der einzigste. Du bist lustig. Was meinst du, wie viele es gibt und die aus Angst in einer geheimen Welt leben? Erzähl mal weiter. Also ihr habt euch dann geschlagen? Ja. Und das ist mit dem besten Freund von uns. Mhm. Mit dem sind wir aufgewachsen. Der ist ein Dönerverkaufer. Ja. Er verkauft Döner in Celle und damit kommt man nicht klar, dass er schwul ist. Also meine Eltern wissen von gar nichts und... Und du hast ihn jetzt verkloppt. Ja, ich wünsche, es hätte niemand erfahren. Das Schlimmste ist, er ist ja auch verheiratet. Ach, er ist ja mal verheiratet? Genau. Ach du lieber Gott. Ja. Und wie denkt er sich sein Leben jetzt weiter? Na, besser als eine Leiche. Wie besser als eine Leiche? Am besten soll eine Leiche werden, also so kann er nicht leben. Bist du bescheuert? Nee, das ist wirklich... Bist du bescheuert? Warum die arme Frau, Mensch, und sowas? Will er weiter in der Ehe bleiben? Nicht so. Also er kann doch nicht schwul sein und noch in der Ehe dazu bleiben. Wie lebt er denn sein Schwulsein aus? Man könnte ihm das gar nicht anmerken. Nee, ich meine, hat er nebenher einen Freund oder irgendwelche geheimen Kontakte? Er ist zurzeit ja bei dem Freund, mit dem er zusammen ist. Ach so, das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Mit dem ist er richtig zusammen? Ja, die sind richtig zusammen jetzt. Also. Ja, und er kommt doch jetzt nicht zum Beispiel zu Eltern nach Hause, gar nichts. Ja. Also, ich finde deine Haltung ganz schlimm, Dennis. Meinst du? Ich finde, du bist ein Bruder. Und ja, ein Bruder soll zu seinem Bruder stehen. Aber nicht zu einem Bruder, der ist schwul ist, Alter. Genau, auch zu dem. Ich finde, als Bruder soll man das wollen, was für den anderen, nämlich für den Bruder, gut und glücklich ist. Und wenn dein Bruder diesen Weg für sich entschieden hat, musst du, wenn es auch nicht deiner Tradition und vielleicht auch deiner Auffassung nicht entspricht, musst du sagen, okay, es ist mein Bruder, ich will, dass er glücklich wird. Wenn das sein Glück ist, dann soll er das machen. Das finde ich, das ist ehrenwert. Wirklich? Finde ich schon, ja. Auch wenn ich habe Respekt davor, wenn du sagst, in unserer Tradition, in unserer Kultur war das bislang, ist das geächtet. Aber egal, es ist dein Bruder und es geht um das Herz deines Bruders. Und wenn er glücklich so ist, dann soll er das werden. Der ist auch ein Sänger, mein Bruder, ne? Der ist ein sehr guter Sänger. Ja. Und ich denke mal, das wird auch seine Karriere ein bisschen kaputt machen, oder? Das weiß ich nicht, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist sein Leben in Lüge. Er kann, wenn er wirklich jetzt so empfindet, kann er das ja nicht abstellen. Ich gehe mal davon aus, dass du heterosexuell bist. Ja. So, könntest du das abstellen, dass du heterosexuell bist? Nee. So, und das kann dein Bruder umgekehrt auch nicht. Also bleibt einem nichts anderes übrig, als zu sagen, ich akzeptiere das so, wie es ist. Hast du mal in der Stadt gesehen, so zwei Schwarzköpfe, Hand in Hand, so Zungenkuss und so? Ach, Dennis, mit wem sprichst du? Weißt du, mit wem du sprichst? Du sprichst mit einem bisexuellen Mann. Ich weiß, du, ja, so. Du bist doch blond, Mensch. Ja, das ist doch völlig scheißegal. Ach komm. Das ist doch scheißegal. Also, ich finde, da musst du dann auch wirklich jetzt ein Kerl sein. Denn das zeichnet einen Kerl aus. Wenn du so viel Rückgrat hast und zu deinem Bruder stehst. Wenn du ihn verurteilst, das machen alle. Das kann jeder, das kann jedes Waschweib. Aber ein Kerl steht zu seinem Bruder. Egal, was er macht. Ich weiß nicht, ey. Das muss man wirklich... Ich wünsche, also, ich komme überhaupt nicht damit klar und... Okay, ist ein Schock für dich. Das kann ich auch verstehen, wenn du so bisher aufgewachsen bist. Aber denk drüber nach und setz dich damit auseinander. Lass ihn nicht fallen. Steh zu ihm. Na, muss man auch mit reden und... Ja. Das wird noch ein heißes Boden. Ja, das glaube ich schon. Ja. Also, ich fände es gut, wenn du zu ihm stehen würdest. Ja, gut. Okay. Auf jeden Fall ist eine geile, perverse Show. Ja, danke schön. Und das ist auch richtig geil. Auf jeden Fall bin ich ein neuer Fan von dir. Sehr nett. Alles Gute und wünsche ich dir. Ich rufe dich noch ab und zu noch an, ja? Okay, alles klar. So machen wir es, Dennis. Tschüss. Hau rein, Digga. Und hier ist die Laura. Laura ist 21. Hallo, Laura. Ja, hallo. Ich rufe an und zwar deswegen, ich hätte am besten nie erfahren oder die Vermutung bekommen, dass mein Vater wahrscheinlich Selbstmord begangen hat. Mhm. Wann ist dein Vater gestorben? 1990, da war ich 2 Jahre alt. 2 Jahre alt. Genau. Und was hat man dir bisher immer gesagt gehabt? Ich habe, bis ich 18 war, eigentlich immer gedacht, er wäre an einer Gehirnblutung gestorben, also einer geplatzten Ader. Oder ja, dass man es halt eigentlich nie wirklich herausgefunden hat, woran er gestorben ist. Also man hat mir halt immer gesagt, also meine Mutter hat mir halt immer gesagt, ja, ihm ging es wohl vorher nicht gut und dann ist er ins Krankenhaus gekommen und dann halt gestorben. Ne? Und jetzt hast du irgendwie ein Gerücht gehört oder erzähl es mal ein bisschen genauer? Ja, es ist so, mein Vater kommt ursprünglich aus Argentinien und wir waren 2005 in Argentinien mit meiner Oma und meinem Bruder. Mein Bruder ist ziemlich, also 1,5 Jahre jünger als ich. Mhm. Und dann fing das an, dass meine Oma gesagt hat, das manchmal fallen hat lassen, von wegen, ja, dass mein Vater wohl depressiv war. Mhm. Und das ist mir in dem Sinne eigentlich noch gar nicht irgendwie aufgefallen, sondern erst irgendwie später klar geworden, so, ah, okay. Mhm. Und wer hat denn diese Andeutung dann gemacht? Die Oma auch, dass er sich selbst getötet hat? Nee, das nicht. Also sie hat halt nur gesagt, dass er halt depressiv war. Mhm. Und dann kam es noch, dass ich mal für 2 Wochen bei meiner Tante war, also der Schwester von meiner Mutter. Und dann hatten wir uns auch über den Tod von meinem Vater unterhalten. Und er meint und sie meinte dann zu mir, ja, du Laura, er ist aber nicht daran gestorben. Und dann habe ich halt gefragt, ja, woran denn dann? Mhm. Und sie meinte, ja, darüber muss mit deiner Mutter sprechen. Mhm. Und ich habe ja schon mehrmals versucht, irgendwie mit meiner Mutter darüber zu sprechen, also ein paar Anläufe genommen und sie blockt da vehement ab. Also jetzt kam mir gerade der Gedanke, es gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder hat er sich selbst das Leben genommen oder er ist an einer Krankheit gestorben, für die deine Familie sich schämt. Könnte das sein? Dann müsste man sich ja die Frage stellen, welche Krankheit, also wäre das, wofür man sich denn dann schämen müsste? Ja, HIV zum Beispiel, an AIDS. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich meine, er ist mit 21 gestorben. Mhm. Und ja, wie gesagt, also meine Mutter ist ausgebildete Krankenschwester und sie hatte wohl auch in der Nacht dann wohl Dienst, als passiert ist. Und das ist auch in der ersten Nacht zum Geburtstag, also in der Nacht zum Geburtstag von meinem Bruder ist er gestorben. Mhm. Und das sind halt so ein paar Zufälle, wo ich mir denke, das kann irgendwie kein Zufall sein. Mhm. Ich meine, also deine Mutter hat dir dann so eine richtige Lügengeschichte aufgetischt. Er hatte die und die Erkrankung, so wie du es gerade erzählt hast, und er lag dann da im Krankenhaus, man hat ihn untersucht. Nee, er lag ja gar nicht im Krankenhaus. Und ist er ins Krankenhaus gekommen? Genau, weil es ihm wohl nicht gut gehen würde. Und kann sein, dass das alles nicht stimmt. Ja, also wie gesagt, dadurch, dass halt meine Oma mir erzählt hat, dass er depressiv war und meine Tante mir gesagt hat, ja, er ist gar nicht an einer Gehirnblutung gestorben. Weißt du, Laura, ich bin ganz fast schon ein bisschen entsetzt über deine Mutter. Dass deine Mutter, nachdem du das, vor allen Dingen jetzt, dass du hast ja irgendeine Witterung da aufgenommen. Irgendwas stimmt ja nicht, wenn deine Tante das so gesagt hat. Ja. Dass deine Mutter da so blockt. Warum tut sie denn das, Mensch? Das ist doch für dich schlimm. Ja, also meine Mutter ist auch noch ziemlich jung und ich frage mich da auch, weil ich denke mir, jetzt bin ich mittlerweile 21 und ich habe, wie gesagt, schon jetzt mehrmals den Versuch unternommen, mit ihr darüber zu sprechen, weil man möchte ja auch schon irgendwie natürlich Zeit darüber haben. Natürlich. Und wenn es denn so war, ist das ja alles sehr traurig und sehr tragisch. Ja, aber dennoch ist es ja für dich auch gut zu wissen, wie die Geschichte eben abgelaufen ist damals. Eben, vor allem, weil man halt diese Ungewissheit hat. Und jetzt habe ich auch zum Beispiel den Fehler begangen, dass ich, glaube ich, vor einem halben Jahr mit meinem Bruder darüber gesprochen habe und das 1,5 Jahre jünger als ich und hab dann halt gesagt, ja, es gibt halt diese Vermutung, weil ich dachte, er sollte halt auch darüber Bescheid wissen, aber er ist ein bisschen nicht labiler, aber er nimmt sich das alles viel mehr zu Herzen als ich. Also ich glaube, mittlerweile kann ich damit umgehen, denn ich jetzt weiß, ja, Es ist wahrscheinlich so, aber... Aber für dich ist das auch so eine Information. Am besten wäre es gewesen, wenn du es gar nicht erfahren hättest und alle hätten ihren Mund gehalten. Auf jeden Fall, ja. Ja, weil, die Wahrheit ist nicht immer unbedingt das Richtige und immer gut. Nee, aber weil man fragt sich natürlich auch dann, woran hat es dann gelegen? Mittlerweile bin ich so weit, ich denke, man kann ja einem selber nicht die Schuld geben, wenn man noch selber total jung ist als Kind, dass man dann selber nicht daran schuld ist. Aber man sucht trotzdem die Gründe. Und man denkt sich auch so, ja, wieso ist er nicht vielleicht damit klargekommen? Ja, Vor allem, wenn man halt so jung ist, warum lässt er die Familie alleine? Ja, das heißt, es muss er ohne Vater auf. Ja, er muss in einer ganz, also wenn er sich wirklich selbst das Leben genommen hat, wir wissen es ja noch nicht genau, muss er ja in einer unglaublichen Not gewesen sein, seelischen Verzweiflung, dass er das getan hat. Ja, das also, fragt man sich dann halt schon. Ja, bestimmt. Es sei denn, er hat, ja, mit Sicherheit, wenn er zwei Kinder hat. Und, also, wenn ich du wäre, Laura, ich würde meiner Mutter keine Ruhe lassen. Ich würde sagen, pass mal auf, ich bin eine erwachsene junge Frau, ich habe ein Recht darauf, was mit meiner Vergangenheit, mit meinem Vater war. Erzähl es mir, wenn es dir noch so schwer fällt, erzähl es mir. Ja, wie gesagt, ich habe sie schon mehrmals darauf angesprochen und sie sagt halt einfach, nee, du kannst gerne in die Todesurkunde gucken, bla bla bla bla. Ich habe schon die Sterbeurkunde von meinem Vater gesehen, da steht aber keine Todesursache drin. Und ich habe sie auch schon mehrmals darum gebeten, dass sie mir die raussucht. Und also da, wo halt die Ursache drin steht, aber bis jetzt hat sie es nicht gemacht. Und hast du nicht einen Verwandten in der Familie, dem du sehr nahe stehst, dem du einfach bitten könntest, dass er dir das erzählt? Vielleicht diese Tante? Das wäre meine Oma. Also es ist halt väterlicherseits meine Oma, mit der wir dann auch nach Inking geflogen sind. Und ich denke mal jetzt nicht, dass sie das unbegründet irgendwie hat fallen lassen, dass er irgendwie wohl etwas... Ja, dann spricht die Oma an. Ja, ich habe einfach Angst, weil das geht ja an einem selber nicht einfach spurlos vorbei. Also aber du hast dich ja jetzt schon angefangen, damit auseinanderzusetzen. Ja, natürlich. Ich vermute mal, wenn du nichts machst, wird das weiter in dir bohren. Du bist ja nicht erleichtert, wenn du jetzt aufhörst zu forschen. Ich glaube, dass du erst erleichtert, wirklich erleichtert ist vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber dass du erst irgendwann zur Ruhe kommst, wenn du wirklich die Wahrheit weißt. Ja, man hat aber auch natürlich ein bisschen Angst, also wenn man vor der Wahrheit erst, ja, ja, also klar, total, ja. Wenn man es dann endgültig erfährt, ich meine, ich denke schon, dass ich eigentlich ein geistlich gereifter Mensch bin, dass ich auch, denke ich mal, damit irgendwie klarkommen würde, aber man hat trotzdem irgendwie dann Angst jetzt im Endeffekt dann. Du kannst doch für dich einfach mal so dich, wie lange hast du jetzt diese Vermutung schon? Seit 3 Jahren. Also ich bin mittlerweile 21. So, du kannst dich ja mal so weiter beobachten, wie sehr dich die Frage beschäftigt. Und ja, das tut ja aber eigentlich schon. Ja, und wenn es immer stärker wird und immer intensiver und du. Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass ich ja schon zu, ich sag mal, 90% sicher bin, so. Das ist eigentlich der Fall. Deswegen wird dich auch vielleicht dann die Wahrheit gar nicht mehr so umhauen und tangieren, wie du es eventuell befürchtest. Ja. Ja, im Endeffekt, was mir halt dann auch wehtut, ist dann einfach, dass meine Mutter dann nicht oft mit mir drüber sprechen kann. Ja, finde ich dann, auch. Dann fragt man sich natürlich auch, was ist dann in dem Moment mit ihr los? Ja. Weil, also wenn sie wirklich so blockiert, dann würde ich vielleicht wirklich erstmal den Weg anders suchen, an die Wahrheit heranzukommen. Liebe Laura, in diesem Sinne. Ja. Wünsche ich dir alles Gute. Ja, vielen Dank. Von Herzen. Alles Liebe, auf Wiederhören. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Steven. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Grüße dich. Guten Morgen, Steven. Was würdest du am liebsten niemals gehört oder erfahren haben? Ja, so ungefähr vor einem halben Jahr, da kam das ganze Dicke für mich. Und zwar habe ich da erfahren, dass meine Freundin, mit der ich 2 Jahre zusammen war, fremdgegangen ist, und zwar mit meinem besten Freund, den ich seit 15 Jahren kenne und schätze eigentlich. Oh, war ja. Ja, und das ist wirklich super hart gewesen. Also das ist, um das nachzuvollziehen, muss ich vielleicht kurz mal ausholen. Und zwar, das ist halt ein Freund gewesen, also war wie ein Bruder für mich. Also 15 Jahre, ich bin 28, kenne ihn mein halbes Leben. Es ist wirklich weit über eine normale Freundschaft hinaus. Also das ist wirklich wie ein Familienmitglied für mich gewesen. Und sie war auch eine absolute Charakterfrau. Also das ist das Letzte, was man erwartet hat, was da passieren konnte. Und seitdem ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Also es ist, man verliert den Glauben total an beiden Geschlechtern. Glaube ich. Du hast ja zwei Menschen verloren danach. Genau, zwei Menschen, die absolut mitten in deinem Leben stehen und total aktuell sind. Wie hast du es erfahren? Ich hatte einen SMS-Verkehr mit meiner Freundin. Und habe plötzlich eine Antwort gekriegt, die überhaupt nicht auf meine Frage gepasst hat. Also ich hatte irgendwie gefragt, ja, und wie fandest du es eigentlich so und den Tag und irgendwas? Und dann kam die Antwort, Jan, pass auf, so hieß mein bester Freund, ich weiß nicht, wie lange wir das noch machen können, es ist zwar schön alles, aber ich kann das nicht mehr. Ach, da hat ja sie sich verdrückt. Sie hat sich verdrückt, also sie hat wahrscheinlich auch gleichzeitig mit ihm geschrieben und mir diese Antwort geschickt in der Eile. Und in dem Moment, also Schock. Die schießen tausend Gedanken durch den Kopf. Also du denkst, das kann nicht sein. Wieso haben die überhaupt Kontakt miteinander? Die ja, hast du denn gleich den Jan, also deinen Jan, damit in Verbindung gebracht mit der SMS? Ja, natürlich. Das schon. Ja klar, weil es war eine ziemlich intensive SMS mit diesem Gefühlsausdruck. Also ich kenne sie ja. Also ich schreibe dann. Das hätte ja ein anderer Jan sein können. Ich kenne sie in- und auswendig. Sie hat überhaupt gar keinen Kontakt zu anderen Männern. Ich weiß, es gibt da keinen Jan. Es gibt drei Menschen in ihrem Leben. Das ist ihre Mutter, ihre beste Freundin und ich. Okay, dann hast du also diese SMS und was hast du dann gemacht? Ich bin dann direkt zu ihr, habe dann gesagt, ich komme kurz vorbei, ich wollte noch was vorbeibringen. Sie hat wahrscheinlich bis dahin noch überhaupt nicht gemerkt, dass sie diese SMS an mich geschickt hat. Und ich bin dann mit dem ältesten Trick der Welt hin und habe gesagt, du pass auf, ich habe gerade mit Jan geredet, der hat es nicht ausgehalten, du weißt, das ist mein bester Freund, der hat mir gerade alles gebeichtet. Ja. Und dann war ja für mich der springende Punkt, so okay, was kommt jetzt? Aber da hast du hochgepokert, ne? Ich habe sehr hochgepokert, genau. Also es hätte auch ganz nach hinten losgehen können. Aber und da? Ja, ich war mir... Ja, ihr Gesichtsausdruck war dann ihr, dass sie das zugegeben hat. Sie war total fertig, sie war am Ende und meinte so, um Gottes Willen, und war total fertig. Und da wusste ich, okay, dann war ist bei mir auch vorbei. Also da war ich dann auch total am Ende. Und die ganze Welt bricht zusammen. Das ist wie, als wenn wie zwei Menschen auf einmal sterben. Also wie dass du hörst, dass du zwei Menschen... Wie lange hat es dann noch gedauert, bis du dich von ihr getrennt hast, endgültig? Wir hatten noch eine Woche Kontakt auch. Wir haben uns sogar mal zu dritt getroffen. Die hatten noch die Courage, mir das ein bisschen zu erklären, beziehungsweise ich habe ihnen gestattet, sich mal dazu zu äußern. Die wussten selber nicht, wie das zustande kommen konnte, diese Ausreden. Es war wohl bereits das Verbotene und eine starke körperliche Anziehung war da. Wie lange lief das parallel? Die letzten drei Monate unserer zweijährigen Beziehung. Und es ist, wie gesagt, wenn man das so hört, dann denkt man, ja gut, okay, es ist blöd zwischen Freunden, das war ein Freund für mich, ich kann mal ein Beispiel nennen, daran sieht man das ganz gut, der hatte mal so eine Art Hexenschuss, der konnte sich überhaupt nicht bewegen und ich bin zu ihm hin und habe ihm den Arsch abgewischt. Und das meine ich nicht metaphorisch, sondern wortwörtlich. Ne? Ja, klar. Und ich wusste auch, dass er das für mich tun würde, also so eine Freundschaft hatten wir und das war uns auch nicht unangenehm oder ihm war es nicht unangenehm. Ja, also besser geht's gar nicht mehr. Besser geht's gar nicht. Also es haben uns viele bewundert. Die haben gesagt, oh, so eine Freundschaft, das ist der Wahnsinn. Und wir waren da sehr stolz. Was bedauerst du mehr, dass du den Freund verloren hast oder dass du sie verloren hast? Ich bedauere mehr, dass ich ihn verloren habe als Freund. Mhm. Und trotzdem ist die Enttäuschung bei ihr größer, weil man denkt natürlich, die eigene Menschenkenntnis ist extrem gut und extrem hoch. Und ich kann eigentlich immer sagen, dass meine Freundinnen ziemlich starke Charakterfrauen waren, genauso wie sie auch. Du hast jetzt zu beiden keinen Kontakt mehr? Genau. Gar nichts mehr. Der Kontakt ist absolut weg. Genau. Sind die zusammen im Moment? Nein, also ich weiß, dass sie nicht zusammen sind. Ich weiß allerdings nicht, ob sie Kontakt haben. Und das ist im Moment so der größte Wunsch, den ich habe. Und ich würde so gerne wissen, ob die beiden Kontakt haben. Es ist unglaublich, also was ich schon auf was für Gedanken nicht gekommen bin, um das rauszufinden. Du heißt ja unsere Sendung, das hätte ich besser nie erfahren. Meinst du das ehrlich? Du hättest es am besten nie erfahren, dass die beiden was miteinander gehabt haben? Jetzt im Nachhinein denke ich, dass es gut so ist, weil man kann natürlich nicht mit so einer Lüge leben. Allerdings. Aber damals hast du so gedacht, ne? Genau, also es ist einfach super schade um diese Freundschaft. Manchmal denke ich, soll ich es ihm einfach verzeihen? Soll ich sagen, pass auf, du hast es gemacht und gut ist, aber es geht nicht. Hat er versucht, dich um Verzeihung zu bitten? Ja, er hat es versucht, aber das ist nicht möglich. Du musst ja vorstellen, wenn die beiden sich gesehen haben, wenn wir mal zusammen unterwegs waren, dann war sie zu ihm, also sie hat mich immer gefragt, also sie hat zu mir immer gesagt, dass sie nicht besonders viel von ihm hält und er hat immer gefragt, ob sie denn was gegen ihn hätte. Also du kommst auf im Leben nicht darauf, dass das was sein könnte. Und die hat was Kontakt damit. Wenn er gesagt hätte, pass mal auf, Steven, du bist mir wichtiger als diese Frau, ich lass das komplett mit der Frau wieder sein, vergib mir, hättest du ihm dann vergeben? Nein, weil ich denke, so weit darf es einfach nicht kommen. Das ist einfach eine Charakterlosigkeit, die man einfach 15 Jahre lang nicht gesehen hat. Also das ist ein Bruch. Da ja, sehe ich auch so. Definitiv, ich sehe es so. Ja. Steven, ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Alles klar. Trotzdem dir alles Gute und toll, toll, toll. Danke, wünsche ich dir tschüss. Auch eine gute Sendung. Vielen Dank, danke schön, tschüss. In der Technik, Gunde Blendin, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Festival. Gute Nacht, offene Sendung morgen.